Die Delegierten für die Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation legten am 3. Juni an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Flügel Mansudae einen Blumenkorb und Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.